نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter mit unserer Reihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Und diesmal geht es weiter mit der 19. Frage, in der es heißt: Was sind die Bedingungen des Zeugnisses von La ilaha illallah? Also, was sind die Bedingungen der Shahada, des Glaubensbekenntnisses? Ohne die Zeugnisse dem Bekenner nichts nützt. Also wenn man dies nicht kennt, dann nützt es nicht. Das ist eine heftige Aussage, weil die meisten Gelehrten sagen, auch wenn man diese Bedingungen, die jetzt gleich kommen, nicht kennt, aber man führt sie aus, auch unbewusst, und das ist meistens eben der Fall, dann ist man trotzdem Muslim und die La ilaha illallah ist trotzdem gültig. Und das ist die korrekte Meinung, inshallah ta'ala. Naja, machen wir weiter. Die Bedingungen sind sieben, sagt der Autor. Erstens, das Wissen um die Bedingung. Der Negation einerseits und der Feststellung oder Bestätigung andererseits. Das ist das, was ich erklärt habe unter La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dass man erstmal weiß, was es bedeutet und was dahinter steckt. Dann zweitens die absolute Gewissheit im Herzen, überzeugt sein von dem Zeugnis. Also der muss natürlich von La ilaha illallah überzeugt sein, ansonsten bringt ihm sein La ilaha illallah nichts. Wenn er sagt La ilaha illallah, ja, ich bin Muslim, ich glaube das, aber gleichzeitig sagt er, aber ich finde, ein Muslim musste auch andere Sachen anbieten, dann stimmt irgendwas nicht. Dann stimmt das Wissen nicht und so kann auch die Gewissheit nicht übereinstimmen. Und diese sieben Punkte haben natürlich alle miteinander zu tun. Wenn eins fehlt, dann stimmt was nicht, dann funktioniert irgendwas nicht, dann muss man das nochmal überprüfen, inshallah. Drittens sagt der Autor hier, die innerliche und äußerliche Gehorsam gegenüber der Shahada, al-Inqiyad, yani. Das Al-Inqiyad kann man allgemein mit Gehorsam übersetzen, natürlich. Und zwar Gehorsam der innerlich, also im Geheimen und im Öffentlichen. Gehorsam im Herzen und in den Taten. Dass man eben, wenn man sagt La ilaha illallah, dann ist man zu Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet, sozusagen. Und das ist eine gute Sache, yani. Und normalerweise macht der Muslim auch diese Angelegenheit. Als vierter sagt er, das Zeugnis zu akzeptieren und nichts von seinen Erfordernissen zurückzuweisen. Also, das gehört alles wieder dann zur die Sachlage ist eigentlich klar. Ohne dass du es akzeptierst, kannst du ja gar nicht das bezeugen. Und das ist halt die Wichtigkeit zu verstehen. Und fünftens sagt er, Aufrichtigkeit zeigen gegenüber seinem Zeugnis. Also, dass man aufrichtig ist, indem man, wenn man es bezeugt, nicht einfach so mit der Zunge zu sagen, sondern auch es so zu meinen und mit dem Herzen daran zu glauben. Sechstens ist die Wahrhaftigkeit, tief im Kern des Herzens an das Zeugnis zu glauben und nicht nur mit der Zunge auszusprechen. Das ist ungefähr dasselbe, was ich vorher gesagt habe. Das eine ist halt die Aufrichtigkeit, das andere ist die Wahrhaftigkeit. Dass man wahrhaftig ist in dem, was man sagt. Dass man nicht einfach nur Sachen sagt, ohne dass sie im Herzen verankert sind. Ihr merkt, ich mache ein bisschen schnell. Wir sind auch schon am Ende. Siebtens ist die Liebe zum Zeugnis und zu seinen Angehörigen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Also, dass man versteht, beziehungsweise, dass man die Shahada liebt, dass man das aus Liebe auch macht. Weil ohne Liebe ist wieder schwierig. Ja, deswegen, das hängt alles miteinander zusammen. Dass man es mit Liebe macht zum Zeugnis, zum Glaubensbekenntnis hin und auch, dass man jene liebt, die diese Sache ausgesprochen haben, die schon Muslime sind. Na, manche fügen noch einen achten Punkt hinzu, den wir jetzt nicht erwähnen müssen. Das kann man inshallah ta'ala alles nachschauen. Deswegen sage ich von hier aus Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.